Der Wackelzahn. Chase, Rubble und Zuma liefen über die Wiese vor der Einsatzzentrale und schnupperten. Auf einmal blieben die kleine Bulldogge und der kleine Schäferhund wie angewurzelt stehen, schnupperten noch einmal und begannen dann beide mit ihren Vorderpfoten je ein tiefes Loch in die Erde zu buddeln. Ja, ich habe ein Spielzeug gefunden. Ich auch. Richtig schön alt und stinkig. Jeder der Hunde hatte die Schlaufe eines Seils entdeckt, schnappte nun danach und begann zu ziehen. Rubble links und Chase rechts. Mal wurde das Seil bei dem einen länger, dann wieder bei dem anderen. Zuma schaute seinen Freunden eine Weile dabei zu. Dann rannte er zu Rubble und zerrte nun gemeinsam mit seinem Freund an dem Seilende. Das Seil wurde länger und länger, das von Chase kürzer und kürzer. Und dann hatten Zuma und Rubble es endlich geschafft. Und der kleine Schäferhund das Nachsehen. Chase, du hast das andere Ende gefunden. Du meinst, ihr habt das andere Ende gefunden. Chase schnappte danach. Marshall und Zuma ebenfalls. Und im Nu war eine fröhliche Balgerei im Gang. In die sich schließlich auch Marshall noch einmischte. Doch plötzlich ließ Chase das Seil los. Ist dir was passiert? Mein Zahn wackelt. Seht mal. Und wie der wackelte. Vor dem Restaurant der kleinen Stadt war Herr Pfeffer, der Besitzer, gerade dabei, das Obst im Verkaufsstand ordentlich aufzustapeln. Doch Alex, sein kleiner Enkel, brachte ihn beim Spielen aus dem Gleichgewicht. Und alles fiel auf den Boden. Alex? Tut mir leid. Ich wollte spielen gehen, Opa. Na schön, aber geh nicht so weit weg. Du hast heute einen Zahnarzttermin. Was? Muss ich wirklich dahin? Meine Zähne sind nicht kaputt. Siehst du? Alex riss seinen Mund auf. Ich ruf dich, wenn wir los müssen. Hä? Aber der Junge verzog das Gesicht. Genauso wie Chase. Tut er dir weh? Ist nicht schlimm, er wackelt nur. Wackelzähne sind doch toll. Wenn sie ausfallen, kriegt man was Schönes von der Zahnfee. Was ist los, Fellfreunde? Ein Zahn von Chase ist locker. Ach ja? Lass mal sehen. Ist nur einer von den Weltenzähnen. Das sollten wir vielleicht einem Zahnarzt zeigen. Zahnarzt? Bloß nicht! Er wackelt gar nicht mehr. Von wegen. Auch der kleine Alex wollte auf keinen Fall zum Zahnarzt und hatte sich in seinem Baumhaus verkrochen. Alex! Wir müssen los! Ich kann nicht zum Zahnarzt gehen, Opa. Guck mal! Die Leiter ist kaputt! Schnell machte er eine Sprosse nach der anderen kaputt. Die Leiter ist kaputt? Dann muss ich mir wohl eine ausleihen, um dich runterzuholen. Ja, dann kommen wir zu spät und kommen nicht mehr dran. Ich wette, die Paw Patrol schafft es noch rechtzeitig. Oh nein. Auch Chase hatte sich mittlerweile verkrochen. In seiner Hundehütte. Und vor ihm kniete Ryder. Also, ich finde, dass wir damit zum Zahnarzt gehen sollten. Hallo, hier ist Ryder. Hallo, Ryder. Hier ist der Pfeffer. Wir brauchen Hilfe. Weißt du, Alex sitzt in seinem Baumhaus fest. Was ist passiert? Zufällig sind ein paar Sprossen von seiner Leiter abgefallen. Wir müssen ihn schnell vom Baum holen, sonst kommt er zu spät zum Zahnarzt. Ach, das wäre überhaupt nicht schlimm. Keine Sorge. Die Paw Patrol kommt sofort angesaust, holt Alex vom Baum und bringt ihn zum Zahnarzt. Ihr braucht nicht zu sausen, Ryder. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Alle flitzten zum Fahrstuhl hinüber. Als letzter kam Marshall und zerrte das Seil hinter sich her. Leider blieb das in der Tür der Zentrale hängen. Das Seil spannte sich, löste sich und durch den Ruck flog der kleine Dalmatiner quer durch den Raum und umwickelte dabei seine Freunde mit dem Seil. Wir halten immer schön zusammen. Dann fuhr der Fahrstuhl los und auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder hatte bereits einen Plan. Für Alex und auch für Chase. Aber den behielt er erst einmal noch für sich. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alex sitzt im Baumhaus fest. Wir müssen ihm irgendwie runterhelfen. Er muss zum Zahnarzt. Marshall, wir brauchen deine Leiter, um an das Baumhaus heranzukommen. Marshall macht's. Chase, wenn Alex wieder unten ist, wirst du ihn begleiten, damit er noch rechtzeitig beim Zahnarzt ankommt. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Nacheinander sausten Marshall und Chase die Rutsche hinunter. Sie reichte bis zu den Garagen, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Mit Schwung landete Marshall in seinem Feuerwehrauto. Er freute sich sehr auf den Einsatz. Genauso wie Chase, der jetzt in sein Polizeiauto sprang. Er ahnte ja nicht, dass Ryder ihn so, ebenso wie Alex, zum Zahnarzt locken wollte. Ryder wartete vor der Einsatzzentrale auf die beiden Fellfreunde und saß auf seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Rädern. Und kaum waren die beiden da, konnte es losgehen. Das Restaurant von Herrn Pfeffer lag nicht weit entfernt, mitten in der kleinen Stadt. Herr Pfeffer stand im Garten unter dem Baumhaus, in dem sich Alex keinen Zentimeter von der Stelle gerührt hatte. Marshall parkte sein Feuerwehrauto direkt vor dem Baum. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Ryder. Kein Problem. Marshall! Leiter hoch! Im Nu war die Leiter dort, wo sie hin sollte, an der Bodenluke des Baumhauses, und der Feuerwehrhund kletterte hinauf. Hallo Alex, du kannst jetzt runterkommen. Nein, ich kann nicht runterkommen. Was, warum nicht? Ich weiß nicht, ich hab Angst. Ist nicht schlimm, die meisten haben Angst, die Leiter runterzuklettern. Davor habe ich keine Angst, ich hab Angst vor dem Zahnarzt. Alex knallte die Luke zu. Was? Alex muss keine Angst vor dem Zahnarzt haben, stimmt's, Chase? Das stimmt. Marshall, das war's. Komme schon. Aber Marshall verfehlte eine Sprosse und rutschte aus. Ryder konnte ihn gerade noch auffangen. Gut gefangen. Jetzt versuchte Ryder sein Glück. Hallo Alex. Können wir jetzt zum Zahnarzt fahren? Chase begleitet dich auch mit der Sirene und so. Wirklich? Cool. Ich fahre mit Chase, aber nicht zum Zahnarzt. Hast du ein bisschen Angst? Habe ich nicht. Ich habe eine Riesenangst. Das ist nicht schlimm. Jeder hat vor irgendwas Angst. Nur du und die Paw Patrol nicht. Na klar haben wir Angst. Ich weiß, was wir machen. Alex, wenn die Paw Patrol lauter Sachen macht, vor denen sie Angst hat, gehst du dann zum Zahnarzt? Ich würde gerne sehen, wovor die Hunde Angst haben. Gut, dann rufe ich sie. Und dann gehst du zum Zahnarzt. Ryder griff nach seinem Paw Pad. Und im Nu hatten sich Zuma, Rocky, Sky, Rubble, Chase und Marshall unter dem Baum versammelt. Fellfreunde, wir müssen Alex helfen, damit er keine Angst mehr vor dem Zahnarzt hat. Und wie? Ich möchte, dass ihr alle etwas macht, wovor ihr Angst habt. Also, wer fängt an? Schon gut. Dann fang ich eben an. Mit der Paw Patrol mache ich gefährliche Sachen. Manchmal hänge ich am Hubschrauber, klettere vereiste Felsen hoch. Aber wisst ihr, wovor ich riesige Angst habe? Nein. Wovor? Haben Sie zufällig Rosenkohl für mich, Herr Pfeffer? Aber ja, kommt sofort. Bitte sehr. Danke, oder auch nicht. Ryder hielt sich die Nase zu und stopfte sich drei Rosenkohlröschen in den Mund. Die mochte er nämlich gar nicht. Siehst du, das war gar nicht so schlimm. Weißt du was? Das glaube ich dir nicht. Okay, ja. Es war ein bisschen schlimm, aber ich habe mich getraut und hab's geschafft. Rocky, wovor hast du Angst? Vor Wasser. Dann leg mal los, Marshall. Wie du willst. Wasserdüsen. Die Wasserdüsen in Marshalls Rucksack waren im Nu einsatzbereit. Fertig, Rocky? Fertig. Nass. Rocky war wirklich klitschnass. Igitt. Oh, jetzt rieche ich wie ein nasser Hund. Nun war der Nächste an der Reihe. Und Rubble hat Angst vor Spinnen. Spinnen? Ryder hatte eine mit langen Beinen im Gras entdeckt und setzte sie jetzt auf Rubbles Nase. Ich hab keine Angst. Bin ich jetzt fertig mit keine Angst haben? Aber ja. Behutsam nahm Ryder die Spinne weg. Mir juckt das ganze Fell. Und jetzt Sky und Marshall. Sky lief zu ihrem Hubschrauber und band Marshall einen Gurt um den Bauch, der unter dem Hubschrauber befestigt war. Dann startete sie und im Nu baumelte der kleine Dalmatiner in der Luft. Marshall hat Angst vorm Fliegen. Ist gar nicht so schlimm. Da, ein großer Schatten näherte sich und Sky riss erschrocken das Steuer herum. Pass auf! Ein Adler! Ich mag Adler nicht! Oh, oh, oh, oh. Ich mag es nicht zu fliegen. Sky flog noch eine Runde und dann landete sie. Marshall war heilfroh, als er den Gurt los war. Und Alex voller Bewunderung. Das ist toll! Fester Boden. Und ich dachte immer, die Paw Patrol hat vor gar nichts Angst. Na siehst du, jeder hat vor irgendetwas Angst. Und manchmal muss man die Sachen machen, vor denen man Angst hat. Wenn die Fellfreunde so tapfer sind, kann ich das auch. Also gehe ich jetzt zum Zahnarzt. Ja, klasse! Entschlossen kletterte Alex die Feuerwehrleiter hinunter. Alex, könntest du einem Fellfreund helfen, auch tapfer zu sein? Wem? Chase, er hat auch Angst vor dem Zahnarzt. Ich muss nicht zum Zahnarzt. Siehst du, ich hab gedacht, es hilft ihm vielleicht, wenn du ihm zeigst, wie tapfer du bist. Klar, mach ich. Alex lief zu Chase hinüber und hopste mit einem Satz in das Polizeiauto. Und wie versprochen, schaltete der die Sirene an und fuhr los. Auch die anderen sprangen in ihre Fahrzeuge und folgten den beiden bis vor die Praxis des Zahnarztes. Aber weiter wollte Chase nicht. Doch nun griff Alex ein. Du brauchst keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben. Na komm, wir gehen zusammen rein. Also gut. Und das taten sie auch. Gut gemacht, Alex. Hurra! Es dauerte gar nicht lange, bis die beiden wieder herauskamen. Die Zahnärztin war super nett. Sie hat mir einen Sticker geschenkt und eine Zahnbürste. Sie hat uns gezeigt, wie man die Zähne richtig putzt. Ganz genau. Sie hat mir den Zahn gezogen und jetzt kommt ein neuer. Seht ihr? Ich bin wirklich sehr stolz auf euch. Und immer dran denken, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich lisple, hört ihr? Und ich kann durch meine Zahnlücke pfeifen. Am Abend zeigte Chase all seinen Freunden stolz den gezogenen Zahn. Wow. Das ist ja toll. Ist er das? Da hat sie dir wirklich einen großen Zahn gezogen. Dafür bekommst du bestimmt was Großes von der Zahnfee. Wirklich? Chase legte den Zahn jedenfalls gut sichtbar vor seine Hundehütte. Und als er am nächsten Morgen die Augen aufschlug... Seht mal! Was denn? Was ist? Was? Die Zahnfee hat mir einen Knochen gebracht. Oh. Au! Ich glaube, ich habe noch einen Wackelzahn. Seht ihr?